verschlossenen Türen gearbeitet wurde. Aber Katja. Heute geht aber auch alles schief. Dieses Wetter hat mir gerade noch gefehlt. Was ist denn los, Katja? Hattest du Streit mit Matthias? Der Modefotograf Stefan Alexander stand mit einem riesigen Blumenstrauß vor der Tür und strahlte Petra an. Für dich. Es tut mir leid, Mr. Monroe, aber Sie haben die weite Reise vergeblich gemacht. Ich verkaufe mein Schloss nicht, nur weil Sie eine lange Reise gemacht haben.